NDR Kultur. Hörspiel. Biblische 100 Jahre alt zu werden, das ist schon außergewöhnlich. Anlass zumeist für feierliche Festreden und Fototermine für die Lokalpresse. Der Jubilar unseres zweiteiligen Hörspiels, dessen ersten Teil wir Ihnen heute Abend vorstellen möchten, hat auf dieses Tamtam allerdings so gar keine Lust. Das Altersheim langweilt ihn, das Essen schmeckt nicht und so macht er sich kleinhammelig vom Acker. Er heißt Allan Karlsson, lebt in Schweden und Millionen Leser haben seine abenteuerliche Geschichte weltweit verschlungen. Sie wissen sicher längst Bescheid. Die Rede ist von Jonas Jonassons Bestseller, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ich heiße Allan Karlsson. Vor wenigen Tagen habe ich meinen 100. Geburtstag gefeiert. Das heißt, ich hätte ihn gefeiert, wenn ich nicht vorher abgehauen wäre, knapp eine Stunde bevor die Geburtstagsfeier im Gemeinschaftsraum losgehen sollte. Sogar der Stadtrat wollte anrücken. Und die Lokalpresse und die ganzen anderen Alten und das komplette Personal, allen voran Schwester Alice, die alte Giftspritze. Das konnte man nicht von mir verlangen. Ich meine, ich bin ja nicht freiwillig im Seniorenzentrum Malmschöping gelandet. Wir hatten es schön zusammen. Molotow, mein Kater und ich, draußen in der Hütte bei Iksult. Wir lebten ein angenehmes, geregeltes Leben. Molotow! Bis der Scheißfuchs eines Tages den Kater erwischte. Molotow! Molotow! Molotow! Ich war wahrscheinlich trauriger, als ich es je zuvor in meinem Leben gewesen war. Und glauben Sie mir, zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben war ich richtig wütend. Und das verflog auch nicht mit einem Drink und einer führerscheinlosen Runde mit dem Auto. Wenn du Krieg haben willst, dann kannst du Krieg haben, du Scheißfuchs! Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Jonas Jonasson. Musik Manfred Honnetschläger mit der HR Big Band. Erster Teil. Habe ich schon gesagt, dass ich seit meinem 13. Lebensjahr Sprengstoffexperte bin? Nein. Vater war in Russland gestorben. Mutter machte auch nicht mehr lange. Und ich hatte als Kind und Junge in einer Sprengstofffabrik gearbeitet. Dabei habe ich so viel gelernt, dass ich mich selbstständig machen konnte, nachdem Mutter gestorben war. Und deswegen brachte ich jetzt einen Sprengsatz am Hühnerhaus an. So, au, Scheißnagel! Warte nur, du Scheißfuchs, dich krieg ich. So, so viel zum Fuchs. Ich hatte nur eine Kleinigkeit vergessen. Neben dem Hühnerhaus hatte ich meinen ganzen Dynamitvorrat gelagert. Herr Karlsson, Sie haben wohl Ihr Haus in die Luft gesprengt? Ja, das ist so eine dumme Angewohnheit von mir. Dann gehe ich wohl recht in der Annahme, dass Sie jetzt keine Bleibe mehr haben. Da ist was dran, Herr. Haben Sie vielleicht einen Vorschlag, Herr Sozialarbeiter? Aus dem Stegreif hat er auch keinen, der Herr Sozialarbeiter. Aber dann durfte ich auf Kosten des Sozialamtes im besten Hotel in Flehen wohnen. Und so schick hatte ich es lange nicht mehr gehabt. Schließlich musste ich in das Seniorenzentrum. Schwester Alice nahm mich in Empfang. Und sie sprach von Rauchverbot und Alkoholverbot und Fernsehverbot nach 23 Uhr. Und sie erklärte mir gleich, dass das Frühstück wochentags um 6.45 Uhr serviert wurde und am Wochenende eine Stunde später. Mittagessen war um 11.15 Uhr, Kaffeepause um 15.15 Uhr und Abendessen um 18.15 Uhr und so weiter. Eigentlich wollte ich jetzt nur noch sterben. Ich war fertig mit dem Leben. Und das Leben schien ja auch fertig mit mir zu sein. Und ich bin ganz bestimmt nicht der Typ, der sich aufdrängt. Aber irgendwie klappte es mit dem Sterben in all den Monaten nicht. Das war wie bei Herbert Einstein. Der wollte auch dauernd sterben. Und blieb doch immer am Leben, bei all den Abenteuern, die wir gemeinsam erlebt haben. Mit Kim Il-sung und Mao Zedong und vorher noch mit Beria und Stalin. Und was noch viel schlimmer war, das Personal begann mit den Vorbereitungen zu meinem 100. Geburtstag. Da sollte ich mich also begaffen lassen wie ein Tier im Käfig. Sie wollten singen und mich mit Torte füttern. Darum hatte ich nie gebeten. Montag, 2. Mai 2005, Polizeistation Flehen. Der diensthabende Polizeimeister per Fax und E-Mail. An alle Lokalzeitungen und Radiostationen. Vermisst wird der 100-jährige Allan Karlsson aus dem Altersheim Malmschöping. Bekleidet ist er mit einer braunen Jacke, einer braunen Hose und braunen Pantoffeln. Herr Karlsson braucht keine Hilfe und ist in der Lage, sich zu orientieren. Zweckdienliche Hinweise nimmt jeder Polizeidienststelle entgegen. Und welches Reiseziel hatten Sie dabei im Sinn? Das ist mir egal. Mich interessiert die Strecke nicht. Ich will nur wissen, A, wann fährt der Bus und B, was kostet das? Bus 202 fährt in 3 Minuten nach Strängnäs. Passt Ihnen das? Hä? Ja, das ist durchaus passend. Gleich die Haltestelle vor der Tür. Fahrkarte lösen Sie direkt beim Fahrer. Ich war also in dieser Busstation gelandet. Das war ein ganz schöner Weg gewesen. Und unser einer ist ja nicht mehr der Jüngste. Gleich sollte im Heim die Feier zu meinem 100. Geburtstag losgehen. Dann hätten sie an die Zimmertür geklopft und dann wäre die Hölle los gewesen. Höchste Zeit also, weiter wegzukommen. Wie ich da so sitze in dieser Busstation des Reisezentrums in Malmschöping, kommt da so ein schmächtiger, unsympathischer junger Mann mit langen, fettigen, blonden Haaren, einem struppigen Bart und so einer Jeansjacke mit einer Aufschrift Never Again auf mich zu. Newsflash. Bolzen. Bolzen, Mitglied der Rockergruppe Never Again. Richtiger Name? Bengt Bülund, Drogen- und Geldkurier sowie Überredungsfachmann. Gewalttätig. Dieser Schnösel, der hatte so einen Rollkoffer bei sich gehabt. Hey, hören Sie mal. Hä? Was? Hey, du Alter, ich muss mal scheißen. Haben Sie mal auf meinen Koffer ein Auge? Na dann, bis gleich. 50 Kronen? Wie weit komme ich damit? Also, dass Leute kommen, die wissen, wo sie hinwollen, aber nicht, was es kostet. Das bin ich ja gewöhnt. Aber umgekehrt? Sie können bis Büringen mitfahren. Macht 48 Kronen. Darf ich Ihnen mit Ihrem Koffer helfen? Danke. Sie dürfen. Ich hatte mir natürlich schon Gedanken gemacht, dass der junge Mann mit der Jeansjacke sicherlich nicht besonders erfreut sein würde, wenn er vom Scheißen zurückkam. Aber erst einmal schlief ich im Bus ein. Man ist ja nicht mehr der Jüngste. Hallo. Sie. Aufwachen. Wir sind da. Wie? Wo? Das hier ist Büringer Bahnhof. Sie wollten hier doch aussteigen. Warten Sie. Ich helfe Ihnen mit Ihrem Koffer. Danke. Ja. Wollen Sie hier wirklich aussteigen? Ich meine, hier ist doch weit und breit nichts. Kommen Sie hier wirklich allein zurecht? Was? Ja. Danke für die Hilfe. Ich komme gut allein zurecht. Na gut, dann einen schönen Aufenthalt. Los war da wirklich nichts. Ringsum nur Feld und Wald. Aber ich brauchte ja Werkzeug, um den Koffer von dem unsympathischen Mann aufzumachen und mir neue Kleider zu beschaffen. Also machte ich mich auf, ging den einzigen Weg lang, den es gab und stand nach ein paar hundert Metern durch den Wald vor dem, was früher einmal Bahnhof Büringe gewesen sein mochte. Und wie ich da so auf dem verfallenen Bahnsteig stand, kam ein Mann aus dem baufälligen Haus. So ein paar Jährchen jünger als ich. Nicht viel, aber immerhin. So um die 70, schätze ich. Und hatte damit ja auch recht. Wer sind Sie? Und was machen Sie auf meinem Bahnsteig? Es war ja schon Abend. Es wurde kalt. Und da dachte ich, dass es besser wäre, dem Mann einfach die Wahrheit zu sagen, bevor es richtig kalt werden würde. Also, ich glaube nicht, dass dieser unsympathische junge Mann besonders erfreut ist, dass sein Koffer weg ist. Meine Knie sind auch nicht in Bestform. Und ich würde gerne eine kleine Pause machen. Na sowas! Ein Dieb! Ein alter Dieb. Bist du wirklich 100 Jahre alt? Dann hast du jetzt sicher Hunger. Was hat denn das eine mit Mannern zu tun? Gibt's auch einen Schnaps dazu? Hier, meine Hand. Na, ich helf dir! Julius Jonsson. Elchbraten. Und du kannst Schnaps haben. Ich bekam Schnaps. Für die Knie, für den Rücken, den Nacken, den Appetit. Und wo wir so zusammensaßen, erfuhr ich, dass Julius schon lange nicht mehr mit einem Menschen geredet hatte. Dass er auch ein bewegtes Leben gehabt hatte. Jetzt Stütze, Gelegenheitsdiebstahl, Wilderei, bisschen Schnapsbrennerei. Was man halt so macht. Die Leute hier mögen mich nicht so sonderlich. Er war eigentlich recht sympathisch. Und der Schnaps war gut. Julius versprach, zum Nachtisch würde es noch einen geben. Irgendwann musste ich mal ein stilles Örtchen aufsuchen. Überraschung. Hey, was soll das? Der Weihnachtsmann. Was machen Sie hier? Oh. Und jetzt will ich von dir wissen, wo der andere scheiß Pottergreis ist. Hast du mich verstanden? Montag, 2. Mai 2005, 11.30 Uhr. Aufgrund der Meldung der Polizeistation Flehen über einen verschwundenen 100-Jährigen kommen in Flehen Reporter vom Lokalradio, zwei Lokalzeitungen, fünf landesweiten Radiosendern, der schwedischen Nachrichtenagentur TT, den Online-Ausgaben der wichtigsten Tageszeitungen sowie den Nachmittags- und Abendausgaben der Fernsehnachrichten zusammen. Die Polizeistation Flehen bittet die Kriminalpolizei in Eskilstuna um Übernahme. 12.15 Uhr. Eintreffen Kriminalkommissar Aronsson. Aufgrund Bericht Kommissar Aronsson über Medienaufkommen beschließt der Polizeipräsident aus Stockholm, die Suchaktion persönlich zu leiten. 13 Uhr. Erste Hinweise aus der Bevölkerung treffen ein, die gewissenhaft nachgeprüft und sich alle als unbrauchbar erweisen. 14.25 Uhr. Der Polizeipräsident lässt Suchtrupps aus Freiwilligen aufstellen und gibt erste Interviews. Eine Reporterin stellt die Vermutung an, der 100-Jährige, geistig völlig klar und rüstig, sei das Opfer einer Entführung oder eines Kapitalverbrechens. 15.30 Uhr. Das Hauptprogramm des schwedischen Fernsehens unterbricht seine Kochsendung für eine Sondermeldung aus Flehen. Live-Zuschaltung des Polizeipräsidenten, der sich besorgt über das mögliche Kapitalverbrechen zeigt. 16 Uhr. Anforderung eines Spürhundeteams durch Kommissar Aronsson. 18 Uhr. Die freiwilligen Suchtrupps stellen wegen Dunkelheit und Kälte ihre Arbeit ein. 19.30 Uhr. Eintreffen des Spürhundes. Der Polizeipräsident zeigt sich in der Hauptnachrichtensendung des Fernsehens sehr besorgt, da der 100-Jährige nur dünn bekleidet und vielleicht doch verwirrt sei. Um 21.02 Uhr haben wir einen Anruf erhalten, demzufolge der 100-Jährige mit einem Koffer in einem Bus gefahren und auf halber Strecke bei Bahnhof Büringe ausgestiegen sei. Die Nachricht erreicht Kommissar Aronsson nicht, da er bereits einsam in der Hotelbar sitzt. Oh, raus mit der Sprache! Wo ist dieser andere Scheiß-Tattergreis? Was willst du? Volltreffer. Danke. Sag mal, hättest du mir nicht einen Nachtisch versprochen? Wie? Na klar. So. Also, ich schätze mal, es handelt sich hier um den Besitzer des Koffers, oder? Ja, ist es. Also, ich fand, es war jetzt an der Zeit, Julius die letzten Details von der Busstation doch etwas ausführlicher zu erklären und mich bei ihm für die Ohrfeigen zu entschuldigen, die er meinetwegen kassiert hatte. Doch Julius sagte, ich soll kein Blödsinn daherreden. Endlich sei mal wieder was los in der Bude. Den ungeduldigen jungen Mann schleppten wir in Julius' Kühlkammer. Praktisch. Geräumig und leer und vor allem schalldicht. Und momentan nicht im Gebrauch. Julius hatte nämlich die Leitung eines Bauern angezapft. Und da musste er beim Stromstehlen natürlich aufpassen, dass er es nicht zu toll trieb. Deswegen nutzte er sie wirklich nur, wenn er Fleisch organisiert hatte. Oder Schnaps. Oder beides. Sollten wir uns nicht mal den Koffer vornehmen? Aber der ist doch verschlossen. Red kein dummes Zeug. Seit wann hätte ein Schloss einen Julius Jonsson aufhalten können? Also, Julius, mal vorweg. Was mir gehört, gehört auch dir. Ja. Mit der Beute machen wir halbe halbe. Wenn da allerdings ein paar Schuhe in meiner Größe drin sein sollten, nehme ich die. Nee. Hey, nee. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Also dieser Lärm. Man kann sich ja überhaupt nicht konzentrieren, die Sache verdauen. Julius, dieser hitzköpfige junge Mann könnte etwas Abkühlung vertragen. Mach doch mal ganz kurz den Generator an. 10 Sparknecht, 15 Licht, 15 Bündel, 500 Kronen. Das macht 37,5 Millionen, wenn ich richtig gerechnet habe. Na, das nenne ich mal einen Haufen Geld. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, wusste ich zuerst nicht, wo ich war. Guten Morgen, Alan. Aber dann hörte ich Julius. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst hören? Die gute. Die schlechte kannst du einfach weglassen. Also, ich habe schon das Frühstück für uns gemacht. Es gibt Kaffee, Brot mit kaltem Elchbraten, Eier von den Nachbarshühnern. Frühstück ohne Haferbrei, dass ich das noch erleben durfte. Ich fühlte mich sofort stark genug für die schlechte Nachricht. Tja, die schlechte Nachricht. Wir haben in unserem Rausch gestern Abend ganz vergessen, die Kühlung wieder auszuschalten. Und? Und? Der da drin ist jetzt so ziemlich tot. Oh, zuerst war ich ziemlich bekümmert, das muss ich schon sagen. Aber dann beschloss ich, mir von dieser Schlamperei nicht den Tag verderben zu lassen. Immerhin hatte ich schon ganz anderes erlebt. Damals zum Beispiel in Spanien mit meinem Freund Esteban und General Franco. Zu dumm. Aber das muss ich schon sagen, Julius. Das Ei hast du perfekt hingekriegt. Nicht zu hart, nicht zu weich. No es demasiado difícil, no demasiado suave. Mann, du sprichst ja perfekt Spanisch. Ja, wie hätte ich mich denn sonst mit General Franco unterhalten sollen? Du hast General Franco persönlich gekannt? Die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Carlsson. Folge 1. General Francisco Franco oder Allan Carlsson und der spanische Bürgerkrieg. Der Tod kam am Nachmittag. Er kam in Form der möglicherweise ersten Granate des spanischen Bürgerkrieges. Esteban starb unter der glühenden Sonne Aragoniens oberhalb einer Brücke, die er in die Luft sprengen sollte. Zuvor war er noch aus der Deckung gesprungen und hatte begeistert gebrüllt, Tod dem Faschismus. Ja, und dann passiert es. Ich hatte ja immer ein schlechtes Verhältnis zur Politik. Und das änderte sich auch niemals. Mit Esteban sank ein wahrer Revolutionär in den Staub der ausgedörrten, verbrannten Erde. Auf einem Fest in Madrid hatte er, ein Kind der Arbeiterklasse, einst ein junges Mädchen kennengelernt, nicht wissend, dass es die Tochter des Diktators Miguel Primo de Rivera war. Also Esteban, der hat mir gegenüber immer darauf bestanden, dass es ein wirklich völlig unschuldiges Verhältnis gewesen sei. Das Mädchen sei einfach so unglaublich schön gewesen. Da habe ich ihn überhaupt nicht interessiert, dass der Vater ein Diktator war. Estebans Herkunft aus der Arbeiterklasse wollte dem potenziellen Schwiegervater überhaupt nicht gefallen. Bei seinem ersten und einzigen Treffen mit Primo de Rivera erfuhr Esteban, dass er zwei Optionen hatte. Erstens, das Land zu verlassen und zwar so weit weg wie nur irgend möglich. Zweitens, sich sofort und unverzüglich einen Genickschuss einzufangen. Esteban handelte. Ja, so haben wir uns dann kennengelernt. Denn Esteban kam nach Schweden und er fing genau in der Fabrik zu arbeiten an, in der ich damals als Sprengstofftechniker arbeitete. Die Jahre gingen ins Land. Kurze schwedische Sommer, lange skandinavische Winter. Esteban wurde ein hervorragender Sprengmeister. Aber er hatte Heimweh nach Spanien und nach ihr, die er nie vergessen konnte. Eines Tages erfuhr der junge Revolutionär, dass Primo de Rivera Spanien verlassen hatte. Die Demokratie stand vor der Tür, vielleicht sogar der Sozialismus. Esteban brannte darauf, in seine geliebte Heimat zurückzukehren. Er überredete seinen Freund Alan, mit ihm nach Spanien zu kommen. Doch als sie ankamen, war das Land im Aufruhr. Militärputsch der Rechten, Generalstreik der Linken. Wahl. Die Linke gewann, die Rechte war beleidigt. Dann ging es los. Und besonders ein Mann machte von sich reden. General Francisco Franco. Nachdem Esteban gefallen war, ging ich zum Kompaniechef. Erzählte ihm, dass ich der führende Pyrotechniker des Kontinents wäre und mir gut vorstellen könne, Brücken und andere Konstruktionen hochzujagen. Ich hätte dafür gerne 3 Mahlzeiten am Tag, genügend Wein und ich wolle keine Uniform anziehen. Sonst könne er sich einen anderen suchen. Bei genauerer Betrachtung fragt man sich schon, warum der republikanische Kompaniechef nicht so gehandelt hat, wie es einst Diktator Primo de Rivera dem Mitglied der Arbeiterklasse Esteban angedroht hatte. Denn der Kompaniechef, der sich von einem Zivilisten derartiges bieten lässt, muss eigentlich noch geboren werden. Aber die Situation ließ ihm keine Wahl. Alan Carlson wurde der Sprengmeister der republikanischen Brigaden und jagte mit größter Geschicklichkeit all das in die Luft, was man ihm auftrug. Ich habe immer darauf geachtet, dass kein Mensch zu Schaden kam. Immer. März 1939. Die Kampfhandlungen näherten sich dem Ende. Es war abzusehen, dass die Republik untergehen würde. Alan Carlson sollte eine letzte, die allerletzte Brücke sprengen. Die Vorbereitungen waren getroffen. Er hatte sich in ein Gebüsch hineingekauert, den Zündmechanismus und den Zeitzünder angebracht. Jeden Moment musste die Brücke in die Luft fliegen. In diesem Moment kam von der anderen Seite ein feindlicher Trupp, in der Mitte ein mit Orden behangener Herr. Also ich raus aus meinem Versteck. Gehen Sie da weg, habe ich gebrüllt. Schnell, verschwinden Sie, bevor Sie in die Luft fliegen. Und ich verdanke mein Leben einzig seiner heroischen Größe. Denn hätte Alan Carlson, mein schwedischer Freund, mich damals nicht gewarnt auf dieser Brücke, ich wäre gefallen. Der Feind hätte gesiegt. Aber dies hat er verhindert. Und dafür schuldet ihm Spanien... Ich merkte, wie gut es sein konnte, Zivilkleidung zu tragen und nicht die Uniform der republikanischen Garden. Und da ich mir vorstellen konnte, dass mich meine bisherigen Freunde bei meiner ersten Begegnung mit General Franco mit Ferngläsern beobachteten, beschloss ich, dass es besser für meine Gesundheit sei, nicht zu ihnen zurückzugehen. In Kumla wurde 2006 die Alan Carlson Donation gegründet. Eine Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Dokumente und Aufzeichnungen zu sammeln, zu sichten und zu bewahren, die das Leben des außergewöhnlichen Schweden betreffen. Ihr verdanken wir nicht nur das große Interview, in dem Alan Carlson sein Leben erzählt, sondern auch zahlreiche Zeitdokumente. Viele harren noch ihrer Erschließung. Andere sind noch nicht restauriert. Unter diesen Dokumenten sind auch einige, die Mahlzeiten oder Getränke betreffen. So existiert eine Liste mit Getränken, die man auf jeden Fall vermeiden sollte. Bananenlikör, Zitruslikör, Sahnelikör, Saft, Minzlikör. Ebenso findet sich hier eine detaillierte Anweisung zur Herstellung von Schnaps aus der Milch einer gemeinen Bergziege. Darüber hinaus gibt es eine Auflistung besonders schmackhafter Gerichte, die Carlson im Laufe seiner Begegnungen mit den Großen dieser Welt genossen hat. Ich erinnere mich genau, es gab Paella Andaluz bei Franco und Rioja. An diesem Abend mit dem General Franco und der Paella Andaluz wurde die Freundschaft des Alan Carlson, Sprengstoffexperte aus Schweden, mit dem Generalissimo Francisco Franco besiegelt. Alan Carlson hätte in Spanien bleiben können. Er wäre versorgt gewesen, aber es zog ihn weiter. Begleitet von einer Eskorte verließ er Spanien, um nach Lissabon zu fahren. Dort wollte er sich einschiffen. Auf zu neuen Ufern, zu neuen Abenteuern. Francisco Franco persönlich ließ es sich nicht nehmen, eine Abschiedsrede zu halten, die in den Archiven der Donation dokumentiert ist. Und so werden wir ihm Andenken und Anerkennung ewig bewahren. Es lebe Spanien. Sie hörten die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Allan Carlsson, Folge 1. General Francisco Franco oder Allan Carlsson und der spanische Bürgerkrieg. Dienstag, 3. Mai 2005, 9.05 Uhr. Notiz Kommissar Aronsson. Ein älterer Herr, Allan Carlsson, verlässt sein Zimmer im Altersheim, kurz bevor im Gemeinschaftsraum sein 100. Geburtstag gefeiert werden soll. Carlsson ist oder war in unglaublich guter Verfassung für sein Alter. Der Spürhund hat angezeigt, dass Carlsson zunächst eine Weile in einem Stiefmütterchenbeet herumtrampelte, um dann durch die Gemeinde Malmköping zu laufen und irgendwann in den Wartesaal des Reisezentrums. Nach Angaben des Schalterbeamten war Carlsson eher auf der Flucht und hatte kein bestimmtes Reiseziel im Sinn. Er wollte rasch aus Malmköping verschwinden. Richtung und Fahrtziel schienen von untergeordneter Bedeutung. Der Schalterbeamte hat zwar nicht gesehen, ob Carlsson tatsächlich einen Koffer entwendet hat, bevor er den Bus nach Büringe bestieg, aber wenig später wusste er Bescheid, weil nämlich ein mutmaßliches Mitglied der kriminellen Organisation Never Again gegen ihn gewalttätig wurde. Das Fax aus der Notrufzentrale bestätigt, dass Carlsson dem Never Again-Mitglied höchstwahrscheinlich den Koffer gestohlen hat. So unglaublich das auch klingen mag. 10.25 Uhr. Kommissar Aronsson bricht nach Bahnhof Büringe auf. Ich habe noch mal nachgezählt. Es sind 50 Millionen. Na, 50 Millionen lassen sich aber auch viel besser durch zwei teilen, ganz glatt und gerecht. Also ich hätte auch 37 durch zwei teilen können, aber nun ist es leichter. Wärst du mal so nett, mir das Salz zu reichen? Wir sollten aber bald verschwinden. Ich meine, der junge Hitzkopf im Kühlraum kann zwar keinen Schaden mehr anrichten, aber wer weiß, was der schon für Staub aufgewirbelt hat. Jeden Moment können 10 neue junge Männer in der Küche stehen und herumtoben. Genauso fuchsteufelswild wie der, der gerade ausgetobt hat. Ich musste einsehen, dass er recht hatte. Aber ich musste Julius natürlich auch sagen, dass ich erstens nicht mehr ganz so gut auf den Beinen sei und es zweitens besser fand, den Toten mitzunehmen. Es wird uns kaum zum Vorteil gereichen, wenn man hier eine Leiche findet. Oder? Aber Julius hatte für alle Probleme eine Lösung. Und so fuhren wir mit dem Toten auf einer Fahrraddresine. Baujahr 1954. Auf der stillgelegten Bahnstrecke davon. Willkommen an Bord! Julius wollte den Toten in einem Bach verschwinden lassen. Aber da war kein Bach. Also fuhren wir weiter, bis wir zu einer Fabrik kamen. Ja, komisch. Niemand da. Wir haben Mittagspause. Warte mal. Julius inspizierte das Gelände und kehrte mit der Nachricht zurück, er wisse nun, wo wir die Leiche verstauen könnten. Wir schleppten ihn also zu einem Container, in dem so Stahlzylinder in Holzkisten verpackt waren. Ich war ganz schön fertig, als wir ihn endlich in so einen Zylinder geschoben und die Holzkiste verschlossen hatten. Wo geht die Kiste eigentlich hin? Da steht's. Addis Abeba. Addis Abeba. Na, der kommt ja ganz schön durch die Welt. Dienstag, 3. Mai 2005. Aus den Protokollen der Befragungen von Nachbarn aus der Umgebung des stillgelegten Bahnhofs Büringe. Julius Jonsson wohnt im ersten Stock des stillgelegten Bahnhofs. Er ist ein Dieb und Betrüger. 3 Nennungen. Man sollte ihn einsperren. 1 Nennung. Egal was es ist, er hat damit zu tun. 2 Nennungen. Er hat meinen nagelneuen Tretschlitten gestohlen, umlackiert und behauptet, es wäre seiner. 1 Nennung. Julius stiehlt Eier und brennt Schnaps. 2 Nennungen. Ich habe Julius, noch so einen alten Mann und einen jungen Mann auf der Dresine gesehen. Die hatten einen großen Koffer dabei und fuhren Richtung Süden auf der stillgelegten Strecke. 1 Nennung. Wir hatten kurz noch eine Verschnaufpause gemacht, Julius und ich, und waren dann zu Fuß weiter und hatten die Dresine stehen lassen. Aber nach einiger Zeit setzten mir meine Knie zu. Ich beklag mich ja nicht. Da hinten ist eine Imbissbude. Da finde ich sicher nicht nur ein Würstchen, sondern auch ein Transportmittel. Also, so ein Würstchen mit Brot würde mir schon sehr entgegenkommen. Ich mach mal schon vor. Na, irgendwann kam auch ich humpelnd bei der Bude an und musste feststellen, dass Julius nicht nur ein Grillwürstchen, sondern auch einiges andere organisiert hatte. Alan, komm her. Das ist Benny. Moin. Unser neuer Privatchauffeur. Benny war ungefähr 50 und er hatte noch alle Haare, sogar einen kleinen Pferdeschwanz. Und das Auto war ein silberner Benz, Baujahr 88. Auto und Benny hatten wir für 100.000 Kronen bekommen. Haben wir dich auch gekauft oder nur gemietet? Nein, das Auto ist gekauft. Der Chauffeur gemietet, für 10 Tage erst einmal. Eine Wurst gibt's inklusive. Bratwürstchen? Nee, ich will eine normale Bockwurst. Also, 100.000 sind schon ziemlich viel für so ein altes Auto, oder? Ja. Selbst wenn der Chauffeur mit drin ist. Ich halte es eigentlich nur für recht und billig, wenn ich jetzt auch noch einen Kakao dazu kriege. Gut, darüber lässt sich reden. Ich bekam meinen Kakao, sogar eine ganze Kiste, die Benny in den Kofferraum stellte. Und dann ging es los, Richtung Süden. Dienstag, 3. Mai 2005, 13.05 Uhr, Notrufzentrale der Landespolizei. Mitteilung an Kommissar Aronson. Der 100-Jährige ist in Mjölby auf dem Beifahrersitz eines Mercedes gesehen worden. Vermutlich gekidnappt von einem mittelalten Mann mit Pferdeschwanz, dem Fahrer des Autos. Was für ein Humbug. Wenn man da nicht seine Erfahrung hätte, auf was man dann so alles reinfallen würde. In Mjölby war das, glaube ich. Da musste Benny tanken und Julius gab ihm Geld aus unserem Koffer. Guck mal, die habe ich mitgehen lassen. Du hast eine Tüte Bonbons gestohlen? Ja. Wo wir 50 Millionen Kronen in unserem Koffer haben? Was? Ihr habt 50 Millionen Kronen in eurem Koffer? Endlich ganz, Benny. Du hast ja schon 100.000 gekriegt. Und den 500er fürs Benzin. Wie, dann habt ihr also 49.899.500 Millionen in eurem Koffer? Du bist immer gut im Kopfrechnen. Ja. Ich weiß nicht, Alan. Vielleicht sollten wir Benny alles erklären. Und wenn er dann unsere Absprache aufkündigen will, ist das in Ordnung, oder? Immer noch Dienstag, 3. Mai 2005, 13.45 Uhr. Polizeipräsidium Stockholm. Mitteilung an Kommissar Aronson. Anfrage bezüglich Rockergruppe Never Again. Never Again bezeichnet sich offiziell als Bikerclub. Never Again ist aber nichts anderes als eine kleine Gruppe kriminell vorbelasteter junger Männer, angeführt von einem kriminell noch stärker vorbelasteten Mann mittleren Alters. Dieser Anführer heißt Per Günner Jerdin, Spitzname Piranha, besteht aber auf der Anrede Chef. Sein Versuch, im Hochsicherheitsgefängnis Hall ein größeres kriminelles Unternehmen zu gründen und dafür Schwerkriminelle zu rekrutieren, scheiterte, nachdem ein Brief seiner Mutter bekannt geworden war. Zitat: Mein lieber kleiner Per Günner, bitte pass auf, dass du im Gefängnis nicht in schlechte Gesellschaft gerätst. Außerdem achte bitte auf deine empfindlichen Mandeln. Ich freue mich schon, wenn du wieder daheim bist. Dann spielen wir wieder Siedler von Catan. Obwohl Jerdin bei der Essensausgabe versuchte, mehrere Jugoslawen abzustechen und sich damit, sowie durch anderen Rabatt, wieder Autorität zu verschaffen, sprangen fast alle bisher gewonnenen Mitglieder ab. Bis auf 3, die von ihm Bolzen, Humpen und Caracas genannt werden. Rückfrage Kommissar Aronson. Was zum Teufel machen die? Und wo sind die jetzt? 14.15 Uhr. Antwort Polizeipräsidium Stockholm. Never Again ist im Import-Export für die kolumbianische Drogenmafia tätig. Sie transferieren Drogen nach Osteuropa zur Russenmafia und den Erlös zurück. V-Leuten zufolge wird das Mitglied Bolzen derzeit vermisst. Der Chef sei beunruhigt, weil Bolzen auf dem Rückweg von einer Transaktion mit wahrscheinlich sehr viel Geld unterwegs gewesen sei und habe daher Never Again-Mitglied Humpen mit der Suche beauftragt. Von SSB, Svenska Säkerhetsbüro, der schwedischen Ausgabe der amerikanischen National Security Agency, bekannt aus Film und Fernsehen, abgehörtes Telefonat zwischen Never Again-Chef Per Günner Jardin und Never Again-Mitglied Humpen. Hör mal. Mit dem Geld durchgebrannt ist, schließe ich aus, klar? Das ist ja zu blöd. Oder zu schlau, je nachdem. Wer soll ihn suchen? Du oder Caracas? Du bist zwar ein Idiot, Humpen, aber nicht ganz so idiotisch wie der Idiot Caracas. Also, fahr da mal hin und schnüffel ein bisschen rum, Humpen. Aber in Zivil, bitteschön. In meinem Shopping sind heute massenweise Bullen unterwegs. Da ist angeblich so ein 100-Jähriger verschwunden. Benny hatte sich entschieden. Er machte mit. Wir nahmen Julius das Versprechen ab, nicht mehr zu klauen. Auch nicht einfach so aus Jux. Und dann fuhr Benny weiter. Und wir beide, Julius und ich, wir machten ein Nickerchen. Wo sind wir denn? In Rottne. Rottne? Ja, das ist ganz in der Nähe von Växjö. Ich dachte, es ist besser, wir suchen uns hier was für die Nacht. Växjö ist zu groß. Und hier ist es diskreter. Da sucht man uns nicht so schnell. Ich meine, wer mit einem geklauten Koffer von 50 von anderen unrechtmäßig erworbenen Millionen herumfährt, der darf eigentlich nicht damit rechnen, dass man ihn in Frieden lässt, oder? Gut gedacht, Benny. Gut gedacht für dein Alter. Andererseits aber auch nicht so gut. In Rottne wird es doch bestenfalls irgendein heruntergekommenes Hotel geben. Und wenn dort am Abend unangekündigt drei Herren wie wir auftauchen, dann wird das im Ort doch mit Sicherheit eine bestimmte Aufmerksamkeit erregen. Oder? Also, suchen wir uns besser einen Bauernhof oder eine Hütte. Dem Besitzer geben wir ein paar Scheinchen und die Sache ist geritzt. Ne? Ja. Ja doch, ich muss zugeben, du hast die besseren Argumente, Julius. Sehr gut. Dienstag, 3. Mai, später Nachmittag. Pressekonferenz des Polizeipräsidenten. Zum Ärger des Präsidenten nimmt kein Fernsehteam teil. Dafür zahlreiche andere Journalisten und ein unbekannter, neugieriger junger Mann. Der Präsident verkündet, dass sich, Zitat, genau wie es Sie, meine lieben Freunde von der Presse, immer vermutet haben, das Verschwinden des 100-Jährigen zu einem Entführungsdrama entwickele. Man habe Hinweise, Zitat, dass der alte Mann noch lebt, aber möglicherweise gewissen Unterweltsgestalten in die Hände gefallen sei. Auf einem von der Polizei auf der Pressekonferenz mitgeschnittenen Video kann der unbekannte neugierige Mann später als Henrik Hülten identifiziert werden. Newsflash. Humpen. Humpen. Mitglied der Rockergruppe Never Again. Richtiger Name Henrik Hülten. Drogen- und Geldkurier sowie Überredungs- und Überwachungsfachmann. Gewalttätig. Wir fuhren also weiter. Wir fanden dann so einen Waldweg, kamen an einem Briefkasten vorbei, auf dem stand Schötorp. Ja, und dann erreichten wir ein richtiges schwedisches Holzhaus. Rot, mit weißen Fensterrahmen, einem Obergeschoss, einem Kuhstall daneben und einem Geräteschuppen. Als wir auf das Häuschen zufuhren, kam eine Frau heraus. So mitteljung, würde ich sagen. Rote Locken, noch röterer Jogginganzug und ein Schäferhund. Der bellte ein bisschen, sah aber ganz friedlich aus. Scheiße kalt hier. Ja, wer seid ihr denn? Hallo. Guten Abend. Finden wir hier, ich meine, also bei Ihnen, vielleicht eine Schlafstelle und einen Happen zu essen? Verdammt, das ist hier doch kein Hotel, mal. Ruhig, Basta. Wir haben uns verfahren, meine Freunde und ich. Ja, und? Wir sind schrecklich müde. Selbstverständlich werden wir für die Nacht einen Ubulus entrichten. Ein was? Also, notfalls verzichten wir eben auf die Mahlzeit. 1000 Kronen pro Person? Und Schlafplatz? Wie verdammte Scheiße willst du mich verarschen? 1000 Kronen? Sag mal, sind Sie etwa auf der Flucht hier? Oder? Es war einfach eine weite Reise und Alan hier ist für solche Strapazen einfach zu alt. Ja, ich bin gestern 100 geworden. 100? Ja. Ach, sag mal, scheiß mir doch einer drauf, das gibt's doch gar nicht. 100 Jahre? Ich meine, gut, von mir aus können Sie bleiben, aber jetzt vergessen Sie mal Ihre 3000 Kronen, ja? Wie gesagt, ich fühle hier kein Hotel, verdammte Kacke, ja? Schöne Frau. Darf man Ihren Hund streicheln? Schöne Frau? Ja. Sind Sie blind oder was? Also, nein. Ja gut, scheißegal. Ich meine, von mir aus streicheln Sie ihn ruhig. Also, Basta ist ganz brav. Ja, na meinetwegen können Sie jeder ein Zimmer im ersten Stock haben. Hier ist ja jede Menge Platz. Und die Betten sind auch frisch bezogen. Aber Vorsicht, auf dem Boden ist Rattengift ausgelegt. Ne? In einer Stunde gibt es dann Essen. Schöne Frau, haben Sie auch einen Namen? Schöne Frau. Ja, also eigentlich ja jetzt hier Gunilla. Aber irgendwie schöne Frau, das klingt schon ziemlich gut. Kannst mich verdammt nochmal ruhig weiter so nennen, echt. Versprochen, schöne Frau. Oh Gott, Männer, ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. Und ich weiß, dass ich müde bin. Himmel, Jetzt tritt hier nicht so rum, Sonja. Ich bin doch schon mal der Pinkelerberg. Immer noch Dienstag, 3. Mai, sehr später Nachmittag. Kommissar Aronson ermittelt mit Hundeführer und Polizeihund Ricky auf der stillgelegten Bahnstrecke bei Büren. Ricky! Ricky! Wo sind die Verbrecher? Brav, Ricky, brav. Weiß der Hund überhaupt, dass er wen suchen soll? Oder denkt er, das ist hier ein Abendspaziergang? Was? Ah, oder hat das jetzt etwa was zu bedeuten? Oh ja, das kann man schon so sagen. Ja, Mann, Herrgott, noch mal. Dann erzählen Sie mir doch endlich, was dieser Hund da damit sagen will. Das bedeutet, dass ein Toter auf dieser Draisine hier gelegen hat. Ein Toter? Eine Leiche. Sitz, Ricky, sitz. Eine Leiche? Ja, ein Toter. Himmel, Herrgott, noch mal, so sagen Sie doch. Weißt du, was das heißt? Nö, keine Ahnung. Dieser Rocker hat den armen 100-Jährigen erschlagen. Dienstag, 3. Mai 2005. Aus den Protokollen der Befragungen von Nachbarn aus der Umgebung. Ich habe Julius, noch so einen alten Mann und einen jungen Mann auf der Draisine gesehen. Die hatten einen großen Koffer dabei und fuhren Richtung Süden auf der stillgelegten Strecke. Ricky. Moment. Ricky. Halt. Ricky, Fuß, komm. Nein, nein. Es muss genau umgekehrt gegangen sein. Unglaublich. Dienstag, 3. Mai 2005, früher Abend. Von SSB, Svenska Säkerhetsbüro, der schwedischen Ausgabe der National Security Agency, abgefangener SMS-Chat von Never Again-Mitglied Humpen mit Never Again-Chef Per Günner Jardin. Vermute, Bolzen mit Geld durchgebrannt. Was soll ich tun? LG Humpen. Da bleiben. Augen offen halten. Chef. Die schöne Frau hatte Kartoffeln, Frikadellen und Preiselbeeren serviert. Und dazu gab es Bier und Gammeldansk Magenbitter. Wunderbar. Was hast du denn da für ein Tier? Das war Sonja, mein Elefant. Dein Elefant? Ich hab mir doch gleich gedacht, dass mir das Geräusch irgendwie bekannt vorkommt. Die schöne Frau erzählte uns, dass der Elefant eines schönen Tages in ihrem Garten gestanden und Äpfel geklaut habe. Er musste wohl einem Zirkus entlaufen sein und im Helgasee gebadet haben. Offenbar habe man seine Spuren am Ufer entdeckt und gedacht, das Tier sei ertrunken. Dabei sei er bloß durch den See geschwommen und zu der schönen Frau gewandert. Sie habe ihn Sonja getauft und behalten. Warum brüllt Sonja denn so? Ich bin sicher, ihr tut was weh. Ey, wie zum Henker hast du das denn rausgehört? Naja, ich bin eigentlich also fast beinahe Tierarzt. Echt? Ja. Ist er. Newsflash. Benny. 30 Jahre lang Student verschiedenster Fachrichtungen. Aufgrund testamentarischer Bestimmungen eines reichen Erbonkels. Monatliche Unterstützung wird den Brüdern Bosse und Benny Jungberg gewährt, solange ihr Studium dauert und nicht abgeschlossen ist. Gesamtauszahlung Erbe, allerdings erst nach vollständigem Abschluss ihrer Ausbildung durch beide Brüder. Schließt Benny seine Studien immer nur knapp, beinahe, fast und deswegen nie ganz ab. Kassiert so im Gegensatz zu seinem Bruder Bosse über 30 Jahre die monatliche Zuwendung und wird bestausgebildet. Mann Schwedens. Unterstützung endet mit Tod Testamentsvollstrecker, wobei sich herausstellt, dass das Erbe aufgebraucht ist. Ja. Und? Ich meine, was bist du denn sonst noch so beinahe fast außer Tierarzt? Naja, also ich bin fast Allgemeinmediziner, Architekt, Ingenieur, Botaniker, Sprachwissenschaftler, Sportlehrer, Historiker. Ach naja, und so dies und das auch noch. Oh, toll. Aus meinem ärmlichen, dunklen Leben, aus der langen Nacht meiner Einsamkeit, erheb ich mein Lied zu dir, mein Weib, meinem fürstlich glänzenden Schatz. Ja, also, das war Erik Axel Karlfeld. Mit seinen Worten, schöne Frau, möchte ich dir für das Essen und die warme Stube danken. Ich habe wohl noch nicht erwähnt, dass ich auch beinahe fast Literaturwissenschaftler bin. Verdammt, Hacke, da habe ich doch so toll. Ja. Naja, also die beiden fanden sich immer mehr. Und die schöne Frau erzählte uns an diesem Abend noch ihre Geschichte. So das Übliche. Zu früh geheiratet, zu spät geschieden. Mutter tot, das Häuschen, ehemaliges Sommerhaus der Familie, gutes Erbe, wie das halt so ist heutzutage in Schweden. Und dass sie schon lange vorhatte, zu neuen Ufern aufzubrechen, weil das einfach bald Zeit würde. Nee, ich meine, schließlich bin ich ja auch schon 43 und... Ach, verdammte Scheiße, das ist so... Das ist das halbe Leben ja auch schon rum. Da seid ihr mal nicht so sicher. 43. 43. 43. I just remember this. It was the year 1943. Die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Carlsson. Folge 2. Robert Oppenheimer und Präsident Harry S. Truman oder wie Allan Carlsson die Bombe erfand. Name, Staatsangehörigkeit, Beruf, Zweck des Aufenthalts in den Vereinigten Staaten von Amerika. 2 Minuten nur dauerte die Frageprozedur, der sich bis 1954 jeder Immigrant auf Ellis Island stellen musste. Weniger als heute das Ausfüllen des Formulars für die Einreise. Auch Allan Carlsson ließ diese Prozedur über sich ergehen. Doch bei ihm wurde es etwas komplizierter. Als Allan den Empfehlungsbrief seines Freundes General Franco hervorzog, wurde der Beamte bleich. Sehr bleich, um genau zu sein. Er rief seinen Vorgesetzten und der Vorgesetzte informierte den Vorgesetzten seines Vorgesetzten. Man beschloss, den Schweden nach Lissabon zurückzuschicken. Ich habe denen gesagt, besorgt mir ein Schiff, dann bin ich gleich wieder weg. Doch die allerobersten Beamten der Einwanderungsbehörde, die Vorgesetzten der Vorgesetzten der Vorgesetzten, entschieden sich anders. Sie hielten Allans Erzählungen nämlich für unglaubwürdig, jedenfalls zum Teil. Was seine Freundschaft mit Franco anging, das andere, Sprengstoffexperte der republikanischen Garden, glaubten sie. Wozu hatte man Ernest Hemingways »Wem die Stunde schlägt« gelesen? Der Ranghöchste dieser Beamten hatte einen Bruder. Einen Bruder, der für die Regierung Bomben baute. Der bombenbauende Bruder konnte sicher einen weiteren Sprengstoffexperten brauchen, dachte der oberste Beamte. Er schickte Allan Carlsson nach Los Alamos. Dort traf er einen gewissen Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer, Physiker und Chef eines ganzen Stabes von Physikern und Chemikern. To let almost anyone say what he thinks, to try to give the best synopses, the best popularizations, the best mediations of technical things that you can. Allen Menschen die Gelegenheit zu geben, frei ihre Meinung zu äußern, um so zu versuchen, die beste Synopse, Zusammenfassung, die beste Erklärung, die beste Vermittlung technischer Dinge und Vorgänge zu ermöglichen, die man sich vorstellen kann. So haben wir zusammengearbeitet. Physiker, Chemiker, Militärs. Und da war dieser Mann, dieser Schwede, Allan Carlsson. Er war Kellner in unserem Forschungslabor. Natürlich war das ungewöhnlich und erst recht seine Hilfe. Aber wir haben sie angenommen, denn wir mussten unser Vorhaben, eine gewaltige Bombe zu entwickeln, zu Ende bringen. Denn wir wussten von den Gefahren, die uns von anderen drohten, und diesen Gefahren kann nicht in einer anderen Weise begegnet werden. J. Robert Oppenheimer, Physiker. Präsident Franklin Delano Roosevelt hatte ihn und eine Gruppe ausgezeichneter Wissenschaftler beauftragt, eine Bombe zu bauen, die auf einen Schlag 10 bis 20 Brücken in die Luft sprengen konnte, um so dem Wahnsinn der Welt mit Wahnsinn zu begegnen. Zuerst habe ich wirklich nur Kaffee für die Herren gekocht. Ich war Assistent. Aber ich nutzte die Zeit. Immer wenn die Jungs in die Stadt gingen, um die Mädels abzuchecken, bin ich in die Bibliothek. Ich habe gelesen und gelernt und gelesen, wochenlang, Monate, Jahre. Allan Carlsson, der Schwede, lernte. Lernte, dass die Bomben, mit denen er bisher hantiert hatte, etwas für den Hausgebrauch waren, für den Sprengmeister vom Baumarkt. Lernte, dass es den Amerikanern um etwas ganz anderes ging, etwas ganz gewaltig anderes ging und dass sie damit ein Problem hatten. Sie wussten, wie man eine Kettenreaktion erzeugt, aber nicht, wie man sie kontrolliert erzeugt. April 1945. Oppenheimer steht unter Druck. In jenem Frühjahr hielten die wichtigsten Vertreter des Militärs stundenlange Sitzungen mit den besten Physikern ab. Oppenheimer war der Chefphysiker, während Allan als Chefkellner nur fürs Servieren von Kaffee und Keksen zuständig war. Sie kamen nicht weiter. Die Physiker rauften sich die Haare und baten mich, Kaffee nachzuschenken. Die Militärs kratzten sich am Kinn und baten mich, Kaffee nachzuschenken. Und dann jammerten die Militärs und die Physiker alle miteinander und baten mich, Kaffee nachzuschenken. Woche für Woche ging das so. Dabei hatte ich bei meinen Studien längst die Lösung gefunden. Eines Abends in der Bibliothek. Ganz einfach. Ich wusste natürlich, dass die Herren Physiker und Militärs alle ganz furchtbar wichtig waren. Deswegen habe ich die Klappe gehalten. Aber eines Tages rutscht es mir heraus. Warum teilen Sie das Uran nicht einfach in zwei Teile und sorgen dafür, dass Sie im richtigen Augenblick zusammenstoßen? Das Weltbild des Physikers ist komplex und universell. Es besteht aus Unschärferelationen, Quanten und Quarks, Relativitätstheorie, Einstein und schwarzen Löchern, deren Existenz ungefähr so geheimnisvoll ist wie die Löcher in einem Schweizer Käse. Das Weltbild der Militärs dagegen ist simpel und dualistisch. Es gibt Gut und Böse, wobei immer die anderen böse sind. Schwarz und Weiß, links und rechts, Befehl und Gehorsam und oben und unten. Und das heißt, unten hat zu schweigen, wenn oben spricht. Gerade wollten die anwesenden Militärs den schwedischen Kellner dahin expedieren, wo er ihrer Ansicht nach hingehörte, nämlich nach draußen. Da kam ihnen Oppenheimer zuvor. Denn Oppenheimer war Physiker und Physiker können im Gegensatz zu Militärs und anderen normalen Menschen komplexe Vorgänge in Sekunden durchrechnen und verstehen. Oppenheimer begriff sofort, dass ich recht hatte. Er fragte, zusammenstoßen? Und ich sagte, genau, Herr Physiker. Sie haben ja kein Problem damit, es knallen zu lassen. Aber eine kritische Masse geteilt durch zwei macht zwei unkritische Massen, oder? Und umgekehrt wird aus diesen zwei unkritischen Massen dann wieder eine kritische. Nicht nur Oppenheimer, alle versammelten Physiker im geheimen Sitzungssaal des Manhattan-Projekts in Los Alamos, San Antonio, New Mexico, begriffen sofort, dass der Schwede die Lösung gefunden hatte. Finally, after 3 years work, the atomic experts were ready to test their first bomb. In the control shack was Dr. J.R. Oppenheimer. The automatic controls got it now. Wozu ist man denn Physiker, wenn man nicht versteht, was andere sich ausgedacht haben? Egal, ob es sich dabei um die Welt selbst, ihre Entstehung, ihre Existenz und ihr Vergehen oder nur das vergleichsweise sehr kleine Problem der Zündung einer Atombombe handelt. Ein ganz normaler, anständiger Sprengsatz im hinteren Teil der Bombe konnte per Fernsteuerung gezündet werden und dann eine bis dahin unkritische Masse Uran-235 auf eine zweite bis dahin unkritische Masse Uran-235 treffen lassen. Dann Rums. Rums, jawohl, ich erinnere mich genau, Oppenheimer hat Rums gesagt. Er hatte sofort begriffen. Und genau in diesem Moment, ja, just in diesem Moment ging die Tür auf. Harry S. Truman, Vice President of the United States of America. Präsident Franklin D. Roosevelt hatte ihn persönlich beauftragt, den Fortgang der Forschungsarbeiten in Los Alamos zu kontrollieren. Truman kam rein. Harry S. Truman, der Vizepräsident. Na, ich kann dir aber sagen, 1, 2, 3 und alle standen, aber wie geschmiert ging das. Die Militärs sogar in Hab 8, aber hallo. Truman sagte, setzen, und dann hielt er eine Ansprache an alle. This conference owes its existence in a large part to the vision, foresight and determination of Franklin Roosevelt. Each of you can remember other courageous champions who also made the supreme sacrifice serving under your flag. Dass diese Konferenz hier existiert, verdankt sie zum großen Teil der Vision, der Weitsicht und der Bestimmung von Franklin D. Roosevelt. Jeder von Ihnen kann sich an andere, couragierte Vertreter Ihres Faches erinnern, die schon versucht haben, eine Aufgabe wie die Ihre zu lösen, aber bisher ist es niemandem gelungen. Ich hoffe nun, dass es Ihnen gelingen wird. Nein, Ich bin sicher und es besteht für keinen von uns Zweifel, dass es Ihnen in freundschaftlicher Kooperation und harter Arbeit gelingen wird, das Problem zu lösen, vor welches uns die Geschichte gestellt hat. None of us doubt that with divine guidance, friendly cooperation and hard work, we shall find an adequate answer to the problem history has put before us. Harry S. Truman, Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach seiner Ansprache verlangte der Vizepräsident einen Lagebericht. Oppenheimer rapportierte: Man stehe vor dem Durchbruch. Mr. Allan habe gerade das letzte Problem gelöst: die Kontrolle der Detonation. In 3 Monaten sei man soweit. Und da war der Vizepräsident ganz glücklich, als er das hörte. Und da lud er mich zum Essen ein, der Herr Vizepräsident. Und ich glaube, das ist so ein Zug bei allen Mächtigen der Welt, dass sie einen zum Essen einladen, wenn sie zufrieden sind. Passiert ja nicht so oft. Ja, und dann fuhren wir in sein mexikanisches Lieblingsrestaurant in Los Alamos, das er mal einfach so für uns zwei hatte komplett leerräumen und reservieren lassen. Und dann bestellte er das Essen und ich die Getränke. Na, und da schlug ich einfach mal zu Beginn 2 Flaschen Tequila für uns vor. Von diesem Abend am 12. April 1945 existiert ein Bericht des Einsatzleiters in den Akten des Secret Service. Eine Kopie gibt es in der Donation Allan Carlson. Der Bericht vermerkt minutiös die einzelnen Stadien des Essens, die von den 10 anwesenden Agenten des Secret Service genau verfolgt werden konnten. Demzufolge nannten sich die beiden einzigen Gäste des Lokals nach 3 Stunden Allan und Harry. Der Schwede unterhielt den Vizepräsidenten mit Anekdoten aus seinem Leben. Zumeist Sprengstoffgeschichten, aber auch über General Franco. Der Vizepräsident machte sich über den im Rollstuhl sitzenden Präsidenten lustig. Beide, so der Bericht, seien betrunken gewesen. Der Schwede etwas, der Vizepräsident völlig. Sie hörten die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Carlson, Folge 2. Robert Oppenheimer und Präsident Harry S. Truman. Oder wie Allan Carlson die Bombe erfand. Also, wir tafelten bei der schönen Frau und erzählten, quatschten. Darüber wurde es Mitternacht und wir gingen alle schlafen. Am nächsten Morgen frühstückten wir zusammen. Das heißt nein, denn die schöne Frau war weg, um Medikamente für Sonja zu holen, wie ihr unser Benny das geraten hatte. Schöne Frau, willkommen zu Hause. Mann, ihr Arschlöcher. Was? Ich weiß alles. Und jetzt will ich auch noch den Rest wissen. Verstehst du? Vollversammlung im Wohnzimmer. Und zwar jetzt sofort. Wenn sie schon alles weiß, was will sie denn dann noch mehr wissen? Na komm, sei still, Benny. Du musst über Frauen noch eine Menge lernen. Wenn ich da an der Mann da denke. Hier! Sag jetzt nicht, dass der nur so aussieht wie du. Und dass der da nicht du bist. Darf ich mal? Gibt's was? Ja, hier. Die Polizei hegt Verdacht, 100-Jähriger von krimineller Bande entführt. Heute Jagd auf Meisterdieb Julius Jönsson. Also? Ein Meisterdieb. Jetzt bin ich also ein Meisterdieb. Also das ist du, pass mal auf, ich sag dir gleich, was du bist. Du bist innerhalb kürzester Zeit ein übelst verdroschener Meisterdieb. Wenn ich nicht unverzüglich erfahre, was hier gespielt wird, klar? Aber ey, was soll denn das? Hör zu, ihr Saftsäcke. Diese Schrotflinte, die schießt zwar nicht mehr, aber um Meisterdieben, Imbissbudenbetreibern oder Tattergreisen den Schädel einzuschlagen, dazu reicht es im Bedarfsfall allemal. Und es sieht ja ganz so aus, als ob hier Bedarf bestünde. Man führt eine Gunilla Björklund aus Schütten nicht ungestraft in das Licht. Das war der Moment, wo ich fand, dass es an der Zeit war, etwas zu klären. Ich bat die schöne Frau um eine kurze Auszeit, um mich mit Julius im Nebenzimmer zu besprechen. Hast du einmal eine vernünftige Idee, die sie nicht gleich wieder auf die Palme bringt, im Gegensatz zu dem, was dir bisher eingefallen ist? Man kann die Sache wohl nur retten, wenn wir sie beteiligen. Genau. Aber das ist nie gut, innerhalb eines einzigen Tages zu erzählen, dass wir Koffer stehlen, die Besitzer erschlagen, wenn sie ihr Eigentum zurückhaben wollen und wir sie dann für den Weitertransport nach Afrika hübsch in einer Holzkiste verpacken. Du übertreibst ein bisschen, finde ich. Bisher haben wir nur einen ins Jenseits befördert. Und irgendwie hat das auch verdient gehabt, finde ich. Die müssen halt auf ihr Eigentum aufpassen. Komm, lass uns gleich durch 4 teilen. Dann können wir hier bleiben. Und dieser Motorradclub hört vielleicht auf, uns zu suchen. 25 Millionen. Für ein paar Wochen Unterkunft. Mann, oh Mann. Na gut. Aber was soll das? Oh Mann. Wow. Das Ding ist immer noch ganz schön schwer. Also, Alan und ich haben beschlossen, dass wir zu gleichen Teilen teilen. Was? Oh, verdammte Hacke, das zu geht. Zu gleichen Teilen? Ja. Ja, aber deine 100.000 musst du wieder reinlegen, Benny. Und das Wechselgeld von der Tankstelle auch. Oh, verdammte Axt, ich fass es nicht. So, ihr Turteltäubchen, jetzt setzt euch mal hin und hört gut zu. Benny und die schöne Frau taten sich mit dem Schicksal dieses Mannes, dem offenbar der Koffer irgendwie gehört hatte, anfangs etwas schwer, das muss ich schon sagen. Aber dann imponierte ihnen mein Schicksal doch mehr. Oh, hätte ich das bei meiner Ehe bloß auch so gemacht wie du. Ich war raus aus dem Fenster und ab durch die Mitte. Ja, vielleicht. Ja, aber nicht erst nach 100 Jahren, sondern gleich, also spätestens nach 14 Tagen. Verdichtet sich der Eindruck, haben Sie? Ja. Verdichtet sich der Eindruck nach Befragung verschiedener Zeugen, dass sich Julius Jonsson und Allan Karlsson im besten Einvernehmen befinden. Über das Verhältnis des Imbissbudenbesitzers Benny Jungberg, der offenbar... Nicht so schnell. Jungberg, der offenbar das Fluchtauto, einen silbernen Mercedes, fährt, zu den beiden Erstgenannten, lässt sich gegenwärtig nichts Genaueres sagen. Auch nicht über den Verbleib des als äußerst gewalttätig beschriebenen Mitglieds der Rockergruppe Never Again. Bülund oder Bolzen. Gegenwärtig observieren wir mit allen dazu zur Verfügung stehenden Kräften das Gebiet zwischen Tranos, Eksjö, Nesjö, Vetlanda, Ossida. Newsflash. Never again. Aufgrund gründlicher Recherchen einschlägiger Publikationsorgane gilt Never Again derzeit in der schwedischen Öffentlichkeit als das größte und gefährlichste kriminelle Netzwerk Schwedens. Versuche, diese Darstellung zu widerlegen, scheitern regelmäßig an der tiefsitzenden Überzeugung der Journalisten, die Polizei vertusche und verharmlose sowieso immer alles. Montag, 9. Mai 2005. 7 Tage nach dem Verschwinden des 100-Jährigen. Aufzeichnung eines 2 Tage zuvor durch SSB, Svenska Säkerhetsbüro, abgehörten Telefongespräches zwischen Never Again-Mitglied Humpen, derzeitiger Aufenthaltsort wahrscheinlich Umgebung von Rottne, und Never Again-Chef Per Günnar Jardin, genannt Piranha oder Chef. Hallo. Hallo Chef, ich bin's. Hast du was Neues? Ja, vielleicht. Hab mich mal rumgehört. Da soll jetzt auch so eine alte, eine rothaarige, Mitte 40 mit rummachen. Einer aus der Szene hat Sie, diesen Imbiss-Typ und den Alten gesehen. Sicher? Ja. Und ich sitze hier vor dem IKA-Supermarkt und eben gerade ist so eine Rothaarige reingegangen. Nur die Alte? Bolzen nicht? Der 100-Jährige? Nee. Hallo? Ja, ich bin doch dran, verdammt, ich denke nach. Einer muss ja hier nachdenken. Es gibt ja wahrscheinlich mehr als nur eine Rothaarige in Smallland. Ja, aber auf die passt die Beschreibung. Hör zu. Fahr hinterher, schreib das Kennzeichen auf, unternimm aber nichts, klar? Pass auf, dass du nicht entdeckt wirst, kapiert? Ja, Chef. Und nächstes Mal rufst du auf dem Geschäftshandy an, ist das klar? Ich dachte, das gilt bloß für die Geschäfte mit den Russen und den Kolumbianern. Idiot! Chef, auf... Montag, 9. Mai 2005, Mittag. Mhm. Provisorisches Büro des ermittelnden Kommissars. Mal sehen, dieser Bülund oder Bolzen, der ist also vermutlich tot. Und dann ist da zu dem Trio eine Frau, rothaarig, wahrscheinlich schon älter, dazugestoßen. Was heißt älter? Wenn jemand wie dieser Humpen oder Chef hier Dean von einer Alten spricht, dann muss sie ja nicht unbedingt alt sein. Offenbar haben diese Never Again-Stümper irgendeine konkrete Spur. Dann wird bald die ganze Bande hier auftauchen, um aus Karlsson und seinen Begleitern alles, was sie wissen wollen, herauszuprügeln. Bis die ihrerseits... Scheiße. Oh nein. Scheiße. Herr Staatsanwalt, ich brauche Unterstützung. Wir müssen noch näher an Per Günnar Jardin dranbleiben. Ja, von Never Again. Genau. Nicht nur das übliche Telefon, SMS und so, sondern wirklich richtig dicht dran. Sonst macht er hier richtig Rabatz und wir haben die Journalisten auf dem Hals. Wir richteten uns auf dem Hof schön ein. Julius saß den ganzen Tag am See und angelte Barsche. Benny und die schöne Frau saßen mit Buster, dem Schäferhund, auf der Terrasse in der quietschenden Hollywood-Schaukel und waren verliebt. Zum Kaffee trafen wir uns alle. Hört mal, vielleicht müssen wir ja mal schnell weg. Ich wüsste da so einen alten Reisebus, einen gelben Scania von der Post, der nicht mehr gebraucht wird. Ich meine, vielleicht können wir den kaufen und ihn für Sonja umbauen. Ich bin ja irgendwann, also fast beinahe, auch mal Architekt geworden. Echt? Innenarchitekt. Ja, hoffentlich glaubt der nicht, ich kann ihn nur klauen. Ich kann auch mit Holz umgehen. Also, wenn Benny das plant, dann könnte ich das bauen. Ja, so machen wir es. Möchte noch jemand Erdbeeren? Natürlich. Hey, es kriegen alle allein auf. Lass mir auch welche. Gut, so, ja, und oh. Ja, jetzt drehen, so, ja, und oh. Ich horche dich aufs Wort. Ja, ist doch kein Wunder. Ich meine, guck dir doch mal sein zerfurchtes Gesicht an und dann ihrs. Ich meine, die könnten Geschwister sein, die beiden. Naja, oder ein altes Ehepaar. Und wenn er sie immer so krault und ihr Äpfel gibt, da würde ich als Elefant auch meine Kunststückchen vorführen. Basta, ruhig. Was für eine nette kleine Reisegruppe. Hände hoch. Hände hoch? Rede ich Chinesisch? So was. Dummes, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Was befürchten der Herr denn? Dass ich mit meinen 100 Jahren mit Äpfeln nach ihm schmeiße? Dass die zarte Dame da hinten ihn mit Erdbeeren durchsieht? Ja, oder? Schon gut. Von mir aus lasst eure Hände, wo sie sind. Aber keine faulen Tricks. Klar? Tricks? Jetzt halt endlich die Schnauze, Alter, klar? Sonst knallt's. Das hier ist keine Spielzeugpistole. Erzähl mir lieber, wo der scheiß Koffer ist. Und der Typ, der dafür verantwortlich war. Verdammt nochmal! Was ist denn das hier für eine riesige Scheiße? Wozu braucht ihr überhaupt einen Elefanten? Hey, ruf den Hund zurück oder ich knall den ab! Also, junger Mann, das ist ja wirklich eine wunderschöne Pistole. Aber ist sie auch wirklich echt? Echt? Darf ich mal anfassen? Mal anfassen? Alan, bleib stehen! Genau, Alter, bleib stehen, sonst schieße ich. Nicht weiter, komm mir nicht zu nah. Pfeif den Hund zurück! Warum weichst du denn von mir zurück? Ich tu dir doch gar nichts. Du sollst... Verdammte Scheiße nochmal! Sitz! Sonja, sitz! Verdammte Axt, Sonja, nicht sitz machen! Oh Gott, so eine Kacke! Das war also Nummer 2. Na, Sonja, Äpfelchen? Oh, Scheiße! Verdammt und zugenäht, ich fass es nicht! Meine Güte, da hättet ihr Kinder mal wie ich im chinesischen Bürgerkrieg dabei sein sollen. Die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Karlsson. Folge 3. Song Mai Ling und Jiang Qing oder Allan Karlsson im chinesischen Bürgerkrieg. Der Yangtze-Kiang ist nicht einfach irgendein Wasserlauf. Der Fluss erstreckt sich über hunderte von Kilometern und ist stellenweise kilometerbreit. Außerdem ist er im Landesinneren tief genug für Schiffe von tausenden Bruttoregistertonnen. Der Yangtze-Kiang ist einer der größten Flüsse dieser Welt. Und er hat viel gesehen in den Jahrtausenden auf seinem langen Weg durch China. An dem Abend, als Truman und ich in Los Alamos miteinander Tequila tranken, starb Präsident Roosevelt. Der Vizepräsident war schlagartig nüchtern, als man ihm das mitteilte. Ich habe sowas noch nicht erlebt nach einer ganzen Flasche Tequila. Alle Achtung. Er flog nach Washington zurück, um endgültig Präsident zu werden. Der Schwede Allan Karlsson blieb in Los Alamos. Aber nicht lange. Mich erreichte wenig später, also lassen Sie mich überlegen, das muss so 3-4 Wochen nach unserem Besäufnis gewesen sein, ein Anruf vom Präsidenten. Er erklärte mir dieses und jenes aus der Politik, die mich immer noch kein Dreck interessierte, und dann kam er zur Sache und fragte mich, ob ich bereit sei, nach China zu gehen. China? Fragte ich. China, sagte er. Da ist Bürgerkrieg. Die Kommunisten sind auf dem Vormarsch. General Chiang Kai-shek rafft es nicht. Seine Frau Song Mai-ling hält ihn für einen Trottel und Versager mit der Intelligenz einer Milchkuh, sagte der Präsident. Mao Zedong gewinne immer mehr Land. Er sei zwar in den Augen von Song Mailing nichts weiter als ein Parasit und eine Witzfigur, aber man müsse ihn trotzdem aufhalten, meinte Trummel. Tja, und wie? Fragte ich den Präsidenten. Indem du die Brücken sprengst, das kannst du doch so gut, sagte der Präsident. Immerhin, der Präsident. Die Alan Carlson Donation bewahrt neben vielen anderen Schätzen einen Ausschnitt der Box Office Toe News vom Oktober 1945 auf. In den letzten Monaten wurde er mit modernster Technik sorgfältig restauriert. Ganz deutlich ist auf diesem Filmausschnitt Alan Carlson zu erkennen, wie er von Song Mailing, der Frau des Kuomintang-Generals und späteren nationalchinesischen Führers Chiang Kai-shek, verabschiedet wird und mit ungefähr 20 Männern der Leibwache Songs an Bord eines Flussschiffes geht. Carlson trägt einen weißen Leinenanzug. Das Sakko hat er über den Arm gelegt. Er lacht mehrfach und plaudert mit Song Mailing. This is Box Office Tone News, October 1945. Hier ist Boxbüros tönende Wochenschau vom Oktober 1945. Der amerikanische Präsident Harry S. Truman erfüllt sein Versprechen, das er der Frau des chinesischen Militärführers Chiang Kai-shek gegeben hat. Er schickt den schwedischen Experten Alan Carlson, um die Kuomintang-Truppen im chinesischen Bürgerkrieg zu unterstützen. Herr Carlson stößt hier im Hafen von Shanghai auf einen Truppentransporter der Kuomintang-Truppen. Die Truppen der Kuomintang waren den kommunistischen Kämpfern vielleicht zahlenmäßig und technisch durchaus überlegen. Aber es mangelte an Disziplin und Kampfeswillen. Na, das war eine wüste Fahrt. Ständig waren die Soldaten besoffen, ich kann Ihnen sagen. Als wir in Jibin eintrafen, waren von den 20 Leuten nur noch 19 übrig. Einer war im Suff über Bord gegangen. Naja, was ging es mich an? Ich hatte die Zeit genutzt und Chinesisch von dem Schiffsjungen gelernt. So ein sympathischer Kerl. Wirklich, hieß Amin. In Jibin, dem Ziel der Reise, hatte die Kuomintang gerade wieder eine Schlacht verloren. Das heißt, fast. Denn erstens mussten sich Maos Truppen zurückziehen. Und zweitens fiel die Schauspielerin Jiang Qin in die Hände der Soldaten Chiang Kai-sheks. Ein Diamant unter den Gefangenen. Sie war die aktuelle Gefährtin des großen kommunistischen Führers, der Witzfigur, wie Song Mailing ihn zu nennen pflegte. Fotografien aus dieser Zeit zeigen eine schöne, attraktive Frau. Also, ich habe ja nicht viel gelernt von meinen Eltern, aber zwei Dinge habe ich immer beherzigt. Vater sagte zu mir, vor den Priestern musst du dich in Acht nehmen, mein Sohn. Und vor Leuten, die keinen Schnaps trinken. Am allerschlimmsten aber sind Priester, die keinen Schnaps trinken. Mutter hatte wiederum so ihre Erfahrungen mit Papa. Und deswegen sagte sie mir, vor den Säufern musst du dich in Acht nehmen, Alan. Das hätte ich auch tun sollen. Ich habe mir dann auf dieses und das so meinen eigenen Reim gemacht. Politiker oder Priester, das kam im Grunde auf selbe hinaus. Ich mochte beide nicht. Und anständige Leute trinken keinen Saft. Aber Mutter hatte auch recht. Wenn du einen im Tee hast, musst du dich trotzdem anständig aufhören. Der Yangtze ist nicht irgendein Fluss. Er ist der drittlängste Fluss der Welt. Der Himalaya ist das höchste Gebirge. Die Erhabenheit der Berge ist ebenso überwältigend wie die Weisheit und Tiefe des Flusses. Ich wusste natürlich, wie die Soldaten so waren und was sie mit der schönen Jiang Qin vorhatten. Da habe ich mir gesagt, das machst du nicht mit. Also habe ich die Wache auf einen Reisschnaps eingeladen und unter den Tisch getrunken. Gut, das war nicht fair. Denn wer es mit einem Schweden beim Saufen aufnehmen will, sollte zumindest Russe oder Finne sein. Sei es drum. Und dann bin ich mit Jiang Qin und dem Schiffsjungen Amin weg und hin zu den Leuten von Mao. Es gibt eine Eintragung in den Tagebüchern Mao Zedongs, die erst durch die Forschungen der Alan Carlson Donation entschlüsselt, zugeordnet und richtig wiedergegeben werden konnte. Vorher wurde sie nur verkürzt und sinnentstellend überliefert. Lerne, dich als Revolutionär inmitten der Volksmassen zu bewegen wie ein Fisch im Wasser. Lerne, zu saufen wie ein Schwede und trotzdem den Himalaya zu besteigen. Lerne, geschmeidig und kraftvoll zugleich zu sein. Es darf als gesichert gelten, dass diese Tagebucheintragung auf die Berichte Jiang Qings von ihrer Befreiung durch Allan Carlson zurückgeführt werden kann. Inmitten der Wirren des chinesischen Bürgerkriegs brach der Schwede auf, Richtung Westen. Es war sein persönlicher, langer Marsch. Manchmal ritt er eine Strecke, dann nahm er ein Boot. Er lernte Dörfer und Menschen kennen, die noch nie einen Europäer, geschweige denn einen Schweden gesehen hatten. Unterwegs gesellten sich drei iranische Kommunisten zu ihm, die ihn zum Kommunismus bekehren wollten. Ein hoffnungsloses Unterfangen, ich und Religion oder Politik. Ich habe ihnen dafür gezeigt, wie man Schnaps aus der Milch der Bergziege gewinnt. Gar nicht mal so schlecht. Ihr Weg führte sie durch die Ödnis der Wüste, die Kargheit der Höhen Tibets, über tief verschneite Pässe hinauf in eisige Höhen und wieder hinab, bis sie endlich zu den Städten im Land der Arier gelangten, dem Iran. Sie hörten die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Carlson. Folge 3. Song Mailing und Jiang Qing oder Allan Carlson im chinesischen Bürgerkrieg. Nach dieser Geschichte mit dem platten Gangster war uns natürlich klar, dass wir schleunigst verschwinden mussten. So schön es auf Schütorp auch war. Oh Mann, verdammte Hacke, jetzt halt endlich mal still, Sonja. Wir müssen dich doch sauber kriegen. Ja, sei lieb. Und was machen wir jetzt mit Linda? Wir packen ihn unter die Vordersitze seines Mustang. Da passt er ja jetzt schon drunter, platt wie er ist. Platt wie der Flunder. Ja. Und dann? Dann ist doch klar. Dann holen wir uns an der Tanke Benzin. Du kommst mit Gunillas Kiste hinter mir her und wir fahren in den Wald und fackeln den Mustang mit der Leiche ab. Ja, wie das eben richtige Gangster auch getan hätten. Oh, schade nur um das schöne Auto. Habt ihr gesehen? Boah, V8 Mustang mit Rallye-Streifen und Breitreifen. Das hat schon was. Oh, hier, schöne Frau. Nimm mal die Pistole und leg sie auf die Veranda. Nein, die entsorgen wir später. Oh Mann. Newsflash. Autodiebe in Schweden. Autodiebe in Schweden, zumeist sehr jung. Bevorzugte Objekte, tiefer gelegte, ab 300 PS starke Sport- oder Luxuswagen, vornehmlich deutscher oder amerikanischer Bauart. Primäre Geschäftsbeziehungen, ehemalige hochrangige sowjetische Militärs, die im Baltikum im Dokumentendruck- und Autokennzeichengewerbe engagiert sind. Sag mal, hatte ich das Auto nicht eben hier geparkt? Doch, du hattest das hier geparkt. Verdammte Hacke! Haben wir jetzt ein Problem? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Die Freunde waren etwas besorgt, als wir Sonja in den umgebauten Postbus lockten und losfuhren. Natürlich. Aber ich habe sie beruhigt. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die Autodiebe zur Polizei gehen. Es liegt doch in der Natur des Autodiebs einen gewissen Abstand zur Polizei zu halten, oder? Ach, die sind längst in Vilnius, Riga oder Tallinn, wenn nicht gar in St. Petersburg. Allan hat recht. Oh, habt ihr an die Pistole gedacht? Oh, Mist, verdammte Hacke, die habe ich vergessen. Boah, Scheiße. Egal, wir müssen weiter. Immer noch Montag, 9. Mai 2005. Nachmittag. Information an Kommissar Aronson vom Team Piranha. Objekt hat vor einer Stunde Aufenthaltsort verlassen, fährt 9 BMW X5, Sonderausstattung, Richtung Smallland. Wegen Tempo und Fahrweise des Objekts, Verfolgung extrem schwierig. Bitten um Unterstützung. Kommissar Aronson per Autofunk an Zentrale. Übernehme. 16.55 Uhr. Kommissar Aronson an Zentrale. Objekt passiert gerade außer da. Der Kerl rast wie verrückt. 17.15 Uhr. Kommissar Aronson an Zentrale. Brauche Unterstützung. Gefahr, Objekt zu verlieren. 17.20 Uhr. Zentrale an Kommissar Aronson. Versuchen, Unterstützung zu organisieren. Bleiben Sie dran. 17.21 Uhr. Kommissar Aronson an Zentrale. Hab ihn verloren. Umgebung Rottne, weiträumig sperren. Hier ist ein einsamer Hof. Da könnte er hin sein. 17.44 Uhr. Kommissar Aronson an Zentrale. Hört mal, auf dem Weg, der zum Hof führt, ist mir Jedin Piranha entgegengekommen. Hätte mich fast gerammt. Keine Chance, den mit seiner Allrad-Höllenmaschine wieder einzuholen. Habe mir deshalb den Hof angeschaut. Schickt mir mal die Jungs von der Spurensicherung. Also, hier sind die auf jeden Fall gewesen. Ich nehme mal an, dass die jetzt in einem gelben alten Postbus unterwegs sind. habe eine entsprechende Rechnung gefunden. Der Piranha dürfte das auch wissen und hinter ihnen her sein. Warum die den Bus genommen haben, ist mir noch nicht klar. Habe außerdem eine Pistole gefunden. Also ich könnte mir vorstellen, dass die diesem Humpen gehört hat. Was das alles nur zu bedeuten hat. Wir hatten den Hof seit ungefähr 20 Minuten verlassen und gondelten so auf der schmalen Straße nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam daher. Benny fuhr. Verdammt, was will der denn? Da will so ein fetter BMW vorbei, der drängelt tierisch. Dann lass ihn doch vorbei. Ey, verdammte Axt, was macht der denn? Scheiße, bremsen, Benny. Bremsen! Lass durch doch! Damit wäre wohl Nummer 3 erledigt. Ich fass es nicht. Schon wieder so einer mit Revolver. Das wäre dann tatsächlich der dritte. Also ich frage mich langsam, wie viele da noch nachkommen. Oh, Julius, jetzt hör mal auf, ja, bitte. Jetzt hol den da raus. Das macht sich nie gut, wenn man mit Leuten gesehen wird, die man gerade umgebracht hat. Mann, verdammte Hacke. Ich kann nur so blöd sein und deine Karre uns genau quer über den Weg stellen, Mann. Was hast du jetzt davon? Der lebt ja noch. Na, fass mal mit an. Wir holen ihn raus und nehmen ihn mit. Komm. 19 Uhr. Regionalnachrichten von Smalandsradio. Guten Abend. Wie soeben berichtet wird, hat sich unweit Rodne auf der Verbindungsstraße zur A48 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein BMW X5 ist gegen einen Baum geprallt und völlig zerstört. Der Fahrersitz sei, so die Polizei, voller Blut. Der Fahrer selbst aber unauffindbar. Man stehe vor einem Rätsel. Julius. Was? Kommst du mit dem Bus klar? Alles klar, Benny. Das wäre das erste Fahrzeug, das ich nicht steuern kann. Gunilla, gib mir doch bitte noch mal den Koffer da. Der braucht mehr Morphium. Hier. Oh, verdammt, also wie dieser Wagen ausgesehen hat, das war Wahnsinn. Tja, der sah fast so aus wie damals der in Teheran. Als ich den Wagen hochjagte, mit dem Churchill gefahren werden sollte. Die unglaublichen Begegnungen und Abenteuer des Schweden Allan Karlsson. Folge 4. Teheran, das Attentat auf Sir Winston Churchill und Allan Karlssons Rückkehr nach Schweden. In Teheran kam im Jahre 1947 der Tod nicht am Nachmittag. Er kam dann, wenn es dem Chef der Behörde für innere Sicherheit und Nachrichtendienst gefiel. Jedenfalls für die Menschen, die irgendetwas an der Regierung des Schahs auszusetzen hatten. Und das waren eine ganze Menge. Die Islamisten, die Kommunisten oder die Ölarbeiter, die sich für einen schäbigen Lohn zu Tode schufteten, damit es der anglo-iranischen Ölindustrie gut ging. Consequently, the Shah has built an armed force of 170,000 men and equipped them on a scale quite staggering for this part of the world. The Persian army dwarfs those of Iraq and some other Arab neighbors who deride the Shah's pro-Western attitude. But with such an army, he can ignore them. Ich war beim Grenzübertritt festgenommen worden. Natürlich hatte ich keine Papiere dabei. Man hielt mich wohl für einen kommunistischen Spion oder so und brachte mich nach Teheran in das Gefängnis des Geheimdienstes. Gefallen hat es mir da nicht sonderlich, obwohl ich ja nicht anspruchsvoll bin. Von einem Zellengenossen erfuhr ich, dass es da einen Herrn Chefmörder gab, einen Vizepremierminister, mit dem gar nicht gut Kirschen essen war. Aus den Protokollen des Teheraner Geheimdienstes, Jahrgang 1947. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Was darf ich Ihnen anbieten? Kaffee? Vielleicht auch eine Zigarette? Gerne. Kaffee. Auf die Zigarette möchte ich lieber verzichten, wenn der Herr Premierminister gestatten. Vize, eigentlich. Nun gut. Sie sind ein kommunistischer Spion? Wenn der Herr Premierminister gestatten, ich bin internationaler Sprengstoffexperte und wurde von Präsident Harry S. Truman persönlich... Truman persönlich? Persönlich nach China beordert, um die Kommunisten zu bekämpfen. Ich musste dann den langen Marsch nach Schweden zurück in Ermangelung anderer Alternativen zu Fuß antreten. Und warum haben Sie sich ohne Visum in unser Land begeben und außerdem in Begleitung von 3 äußerst verdächtigen Individuen, nämlich iranischen Kommunisten? Ich habe die 3 zufällig bei der Überquerung des Himalaya getroffen. Und wir haben uns geholfen. Wenn der Herr Premierminister einmal ein ähnliches Unterfangen vorhaben sollte, also da dürfen der Herr Premierminister nicht allzu wählerisch mit der Wahl seiner Begleiter sein. Diese Berge können wirklich grässlich hoch sein. Das mit dem Visum tut mir leid. Und wenn der Herr Premierminister gestatten, will ich sofort wieder das Land verlassen. Normalerweise pflegte der Geheimdienstchef den freundlichen Teil seiner Befragung nicht über Gebühr auszudehnen. Wie alle Geheimdienstchefs auf der Welt. Doch er hatte ein Problem. Und wenn Geheimdienstchefs ein Problem haben, dann suchen sie nach allen Optionen, um es zu lösen. Und sei es die Inanspruchnahme von Diensten eines Gefangenen, den sie normalerweise relativ bald verschwinden lassen würden. Sein Problem waren die Briten. Und zwar war er mit einem in seinen Augen kommunistischen Provokateur etwas grob umgesprungen. Der Mann hatte partout darauf bestanden, dass auch Geheimdienstmitarbeiter sich im Laden an der Schlange hinten anzustellen haben. Das war in den Augen des Geheimdienstchefs nun wirklich der Gipfel. Leider war der Mann kein Kommunist. Er war auch kein Provokateur. Der Mann war Brite gewesen. Und nicht nur das. Er war der Sohn eines Lords, der ein enger Freund des gerade zurückgetretenen Premierministers Winston Churchill war. Deswegen hatte der Vizepremierminister jetzt ein Problem mit den Briten. Deswegen hatte man ihn über den Schah nach London zitiert und zusammengefaltet. You have to do a little bit more than that, sir. Do you really understand? I mean, really, indeed, do you? You don't have a problem. You have a serious problem. Und deswegen hatte man ihm die Planung und Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen beim bevorstehenden Besuch von Churchill in Teheran entzogen. Er stand kurz davor, beim Schah in Ungnade zu fallen. Und da er Vizepremierminister und zuständig für den Geheimdienst war, wusste er nur zu gut, was es damals in Teheran hieß, in Ungnade zu fallen. In many cases this is the only source of wealth of some countries. Aus dem Protokoll des Geheimdienstes. Sagen Sie mal, auf welche Erfahrungen können Sie verweisen? Ich meine, speziell wenn es darum geht, schwer bewachte prominente Leute heimlich vielleicht umzubringen? Sowas hatte ich natürlich noch nie und wollte ich auch nie machen. Brücken in die Luft jagen, okay, wenn keiner drauf war. Aber Leute. Andererseits war mir natürlich schon klar, dass ich hier irgendwie raus musste. Das war so eine heikle Situation. Ich sagte also damals Glenn Miller. Die Protokolle des Geheimdienstes vermerken an dieser Stelle ungläubiges Staunen bei den anwesenden Vernehmungsbeamten und dem Chef. Glenn Miller? Genau der. Der Befehl lautete, dass es wie ein Flugunfall aussehen sollte. Und das ist mir ja auch gelungen. Glenn Miller, the well-known American bandleader, is reported missing. He left England by air for Paris 9 days ago. Ich habe dafür gesorgt, dass die beiden Motoren in Flammen aufgingen und dann ist er irgendwo in den Ärmelkanal gestürzt und wurde nie wieder gesehen. Ein würdiges Schicksal für so einen Nazi-Überläufer, wenn der Herr Minister mich fragt. Glenn Miller war Nazi? Bei Ihrer Musik vergeht die Zeit wie im Fluge, Herr Major Miller. Sagt man eine Fluche? Nein, Herr Major, das halt ganz was anderes. Na ja, ich weiß schon. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Nur keine Sorge. Unsere Zuhörer werden Sie bestimmt gut verstanden haben. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Jonas Jonasson. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Alan, Matthias Habich, Julius, Walter Renneisen, Benny, Charlie Hübner. Gunilla, Marion Breckwold, Kommissar Aronsson, Christian Redl, Piranha, Timo Dierkes, Sprecher, Nico Holonitsch, Sprecherin, Edda Fischer und Frauke Pohlmann, Moderator Udo Schenk. In weiteren Rollen Bernhard Herrmann, Torben Kessler, Bastian Korf, Oliver Kraushaar, Oskar Pearson, Bodo Primus, Christoph Pütthoff, Michael Rotschopf, Dustin Semmelrogge, Heinz Sommer. Besetzung Cordula Huth, Ton und Technik Roland Grosch und André Buscharepp. Assistenz Jan Buck, Dramaturgie und Redaktion Hans Sarkovic, Musik Manfred Honnetschläger mit der HR Big Band, Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Hessischer Rundfunk 2013.